Deutschlandfunk, Medias Res. Vater der Nation oder schlicht Vati. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Helmut Kohl und Gerhard Schröder mal so genannt wurden. Und ihre Rouladen-Kochkünste waren auch nicht wirklich oft ein Thema. Bei Angela Merkel ist das ganz anders. Sie wird gerne und oft Mutti genannt und mit Mutti-Klischees beschrieben. Und das liegt vielleicht nicht nur daran, dass ihre Rouladen sicherlich sehr gut schmecken, sondern auch daran, dass über Politikerinnen noch immer anders berichtet wird als über Politiker. Das war auch Thema einer Veranstaltung vom Journalistinnenbund, die Anne Bayer für uns besucht hat. Als die Veranstaltung nach 4 Stunden vorbei war, waren viele der Besucherinnen des Medienlabors immer noch in Gespräche vertieft. Kein Zweifel, es gab viel zu besprechen. Zum Beispiel das Thema Geschlechterverhältnis in den Redaktionen. Es stimmt, Frauen, die über Politik berichten, sie sind keine Seltenheit mehr. Aber ebenso wie in der Politik herrscht generell noch ein Ungleichgewicht. Das hat Anja Meyer, Politikjournalistin bei der TAZ und eine der Podiumsteilnehmerinnen, recherchiert. Also wenn man zum Beispiel den Verein der Bundespressekonferenz nimmt, da kann man nur Mitglied sein, wenn man aus Berlin über Politik hauptberuflich berichtet. Dann sind wir dort in unserem Verein 30% Frauen. Ich habe das mal so spaßeshalber, weil es mir aufgefallen ist, dass in Hintergründen Pressekonferenzen auf Reisen und so weiter, habe ich einfach mal geguckt, wie viele Männer, wie viele Frauen sind da. Und das ist tatsächlich genau auch 30%. Also mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen 2 zu 1/3. Das entspricht ziemlich genau der Zusammensetzung des Bundestages. Gerade mal 30,9% der Abgeordneten sind Frauen. In den Länderparlamenten sind es sogar teilweise noch weniger. In der Wahrnehmung habe das fatale Konsequenzen, so Anja Meyer, und sie beruft sich dabei auf eine Medienstudie der Universität Rostock aus dem Jahr 2017. Ab 1/3 denken alle, es gibt doch jetzt Frauen. Da sind doch Frauen, ich sehe doch Frauen. Also ich weiß nicht, was die Frauen noch wollen. Da sind sie doch. Aber sie sind eigentlich viel zu wenige. Hinzu kommen die Unterschiede, wie über Frauen und Männer gesprochen wird. Es sind oft unbemerkte Botschaften, die unser Bewusstsein prägen. Framing heißt dieses Phänomen. Damit beschäftigt sich die Journalistikprofessorin Friederike Herrmann von der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wie über die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende der CDU berichtet wurde, ist für sie ein gutes Beispiel dafür. Ich habe oft gedacht, wenn sie ein Mann gewesen wäre, wäre hervorgehoben worden, dass dieser Mann manche gute Sachen von Merkel fortsetzt, sich aber in den entscheidenden Punkten, wo auch was Neues kommt, unterscheidet. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie als Erbin von Merkel angesehen wurde, als Klon, weil sie auch eine Frau ist. Dass es also gar nicht um ihre Positionen ging, sondern eher um die These, ach, schon wieder eine Frau. Sowohl Journalisten wie auch Journalistinnen benutzen diese Bilder oft nicht bewusst. Umso wichtiger sei es, sich immer wieder klarzumachen, Framing beschreibt nicht nur die Wirklichkeit, es erschafft sie auch. Gerade im Hinblick auf Rollenzuschreibungen und Stereotype passiere das sehr häufig, so Friederike Herrmann. Und auch besonders gerne, wenn es um die Kanzlerin geht. Die männermordende Frau, das hatten wir bei Merkel, wo es dann hieß, ja, sie erledigt reihenweise die Männer, was ziemlich normal ist, nun mal leider für einen Politiker oder eine Politikerin auf dieser Ebene, die müssen alle ihre Rivalen erledigen. In der Regel aber sind die Leute, die man erledigen muss, wenn man auf so einer hohen Ebene wie Kanzler oder Präsident ist, sind alles Männer. Und daher kommt es, dass Merkel natürlich vor allem Männer sozusagen auf dem Gewissen hat, aber es wurde in dieses Stereotyp von der männermordenden Frau eingeordnet, für die Merkel vielleicht gar nicht der Typ ist. Diese Frames zu identifizieren und sie sichtbar zu machen, ist eine Herausforderung, der sich alle Journalisten stellen sollten. Helene Bubrowski ist Korrespondentin der Parlamentsredaktion der FAZ in Berlin und auch sie saß an dem Abend auf dem Podium. Sie kann das nur befürworten. Also Sprache ist das Werkzeug von Journalisten und natürlich hat Sprache auch immer einen Subtext, über den man sich Gedanken machen muss. Ich glaube, es ist wichtig, da ganz aufmerksam zu sein und zu hinterfragen, wie man was schreibt, nicht vorschnell mit Stereotypen zu arbeiten, zu sehr mit vorgefertigten, wir haben heute das Wort Framing mehrfach verwendet, also mit vorgefertigten Bildern, Rahmen zu arbeiten. Diesen Stereotypen begegnen Journalistinnen natürlich auch selber. Als eine der wenigen Frauen in der Politikberichterstattung der FAZ muss Helene Bubrowski sich jedoch weniger gegenüber ihren Kollegen behaupten, als vielmehr gegenüber ihren Lesern. Auf ihren Bericht zu den NSU-Morden erhielt sie zum Beispiel diesen Leserbrief. Ich sei wirklich das Dümmste, was es irgendwie im Bereich des Justizjournalismus gibt und seit wann bei der FAZ überhaupt Frauen über diese wichtigen Themen schreiben dürften. Und wenn ich noch einen einzigen Artikel in der Zeitung schreiben würde, dann würde er das Abo kündigen. Bei einer Veranstaltung wie dieser erntet so eine Bemerkung viele Lacher, denn die meisten Anwesenden kennen ähnliche Reaktionen. Im Alltag kann das ermüdend sein. Umso wichtiger ist es, sich über diese Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen und Gegenstrategien zu entwickeln. Um das alles zu besprechen, fanden viele Teilnehmerinnen den Abend zu kurz. Mutti und Gedöns, Frauen in der Politikberichterstattung, so hieß die Diskussion, von der Anne Bayer berichtet hat. Eigentlich schade, dass so eine Diskussion auch 2019 noch geführt werden muss.